Billy. Hennes, kommst du? Wir müssen langsam los. Muss spät geworden sein. Ich hab dich gar nicht nach Hause kommen hören. Wie geht's ihm? Hä? Ihm? Anton, wegen der Trennung, dass Ines jetzt weg ist und so. Muss eine ganz schöne Umstellung sein, nach all der Zeit wieder alleine zu wohnen. Ey, nein! Finger weg. Die Brote sind für die Fahrt. Kann ich wenigstens was vom Smoothie haben? Der ist auch für später. Hier. Trink Wasser gegen den Kater. Ja. Willst du Kaffee? Mhm. Die waren noch ganz schön lange zusammen, die zwei. Mhm. Hat er noch was gesagt? Ja. Deswegen. Anton, na wegen Ines, wegen der Affäre. Woher willst du wissen, dass Ines eine Affäre hat? Intuition. Ines hat keine Affäre. Wann hast du sie eigentlich das letzte Mal gesehen? Ach, das ist schon eine Weile her. Ich würde wirklich gerne wissen, was da wohl passiert ist. Müssen wir das jetzt besprechen? Mein Kopf bringt mich um. Hier, Aspirin. Ja, danke. Ich hole noch Kuchen und Wein, dann können wir los, ja? Ich dachte, deine Oma ist krank. Ist sie auch. Kranken Leuten bringt man Suppe mit, nicht Wein und Kuchen. Das ist symbolisch. Sie wird sich darüber freuen. Weißt du, was symbolisch wäre, wenn wir dort nicht hinfahren würden? Wenn du deiner Mutter sagen würdest, dass sie nicht einfach so über unsere Wochenenden verfügen kann? Wir tun das nicht für meine Mutter, sondern für meine Oma. Eine alte, kranke Frau, die sich über den Besuch ihrer einzigen Enkelin wahnsinnig freut. Ich habe niemanden mehr außer den beiden, das weißt du doch. Wie kann es sein, dass es in eurer Familie keinen einzigen Mann gibt? Weil die Frauen in dieser Familie hoffnungslose Romantikerinnen sind. Soll heißen? Ah, Mama, hallo. Ich gehe den Kuchen holen, mach dich fertig. Hm. Nein, nein, nein, du störst nicht. Ja, ist alles in Ordnung. Ach, Hennes ist wieder mit dem falschen Fuß aufgekommen. Hey Siri. Hallo, was kann ich für dich tun? Ines anrufen. Ines, privat wird angerufen. Hennes, gerade habe ich an gestern gedacht. Und? Ich kann das nicht. Du musst es ihr sagen, Hennes. Die Abkürzung. Kriminalhörspiel von Magda Wojcuk. Hier, dein Brot. Ah. Und ein Schokoriegel. Was? Und, hast du Netz? Nein. Ach, ich verstehe das auch nicht. Es hat sich irgendwie alles total verändert, seit das ein Naturschutzgebiet ist. Seit einer Stunde fahren wir jetzt durch diese verschissene Ödnis. Ey, es tut mir leid. Wir hätten auf der Autobahn bleiben sollen, so wie ich gesagt habe. Aber nein, Frau Stur muss immer ihren Willen kriegen. Frau Stur muss auf ihre Abkürzung bestehen. Du musst mich nicht immer so anschreien. Ach. Sag mal. Wir fahren jetzt noch über diesen Pass da und wenn da oben kein Wegweiser ist, dann drehen wir um. So machen wir es. Gib mir was zu trinken. Was ist das für Zeug? Danke, liebe Esther, dass du so auf mich achtest. Danke, dass du daran gedacht hast, Proviant für uns einzupacken. Sorry, dass ich in letzter Zeit so ein Arsch bin. Ich hab's nicht so gemeint. Da sind Heidelbeeren drin und Zitronenmelisse und ein bisschen Baldrian. Das wirkt beruhigend wegen deiner Zustände in letzter Zeit. Zustände? So nennst du das also? Irgendwie muss ich es ja nennen. Ich bin nicht verrückt, ja? Ja. Ich will nicht streiten. Ich sage nur, dass du in letzter Zeit nicht ganz du selber bist. Der Sommer war auch für mich ganz schön hart. Verzeih, dass du so unter mir leiden musst. Oh, du tapfere, großmütige Esther. Wie konnte ich nur? Ich mach mir einfach Sorgen um dich. Wenn du dir Sorgen machen würdest, würden wir das Wochenende in einem Spa verbringen und nicht am Ende der Welt. Gott, nochmal. Schau dich doch mal um. Wir sind in den Bergen an der frischen Luft, weit und breit kein Verkehrslärm und das Handy funktioniert auch nicht. Das kann man auch positiv sehen. Endlich haben wir Zeit für uns. Ich dann. Außerdem hättest du nicht mitkommen müssen. Wirklich? Es hat nämlich nicht so geklungen, als hätte ich eine Wahl. Ich muss pinkeln. Kannst du irgendwo stehen bleiben? Wo soll ich hier bitte stehen bleiben? Siehst du nicht, wie schmal das hier ist? Das darf nicht wahr sein. Du warst nicht tanken? Oh. Echt, manchmal habe ich das Gefühl, du willst es einfach provozieren. Es. Das Unglück. Nur um zu schauen, was passiert. Um zu schauen, wie weit du gehen kannst, bevor es eskaliert. Bitte verschon mich mit diesem Gelaber. Was machst du? Na, du musst doch pinkeln. Es ist schon total finster. Ach, ich habe immer noch keinen Empfang. Du? Hennes, hast du Empfang? Ist da was, Hennes? Was siehst du da? Ich habe dich gesehen. Beim Pinkeln. Das ist doch okay. Was ist? Fahren wir weiter? Alles. Alles. Ich habe dich gesehen. Im Wald. Hennes, lass das. Das ist verdammt gruselig. Im Wald. Was machst du? Im Wald. Ich fürchte mich. Ich steige aus. Wieso steigst du aus? Was? Hier. Hannes, was machst du? Wohin gehst du? Ich weiß es nicht. Ich weiß alles. Hannes! Hannes! Hannes! Was wird das? Wo bist du denn hin? Jetzt warte doch mal! Hannes! Ja? Boah, habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Wo denn? Hier muss ich da irgendwie reinsprechen, oder? Nein? Ah. Also. Ich habe zu meiner Tochter gesagt, sie soll auf der Autobahn bleiben. Mein Name ist Lukas Steger. Auf gar keinen Fall sollen sie durch die Berge fahren. Ich bin der Nachbar von Esther und Hennes. Die Straße hätte schon vor Jahren gesperrt werden sollen. Ich wohne über ihnen, also erst seit dem Frühjahr, ja. Da gibt's keine Leitplanke, nichts. Die Hänge sind wahnsinnig steil. Verzeihen Sie bitte, ich bin ein bisschen nervös. Ich war noch nie bei der Polizei. Kein Grund, nervös zu sein. Es ist nur ein einfaches Gespräch, eine kleine Unterhaltung, damit wir unsere Ermittlungen abschließen können. Da draußen ist niemand, der einem helfen könnte, wenn was passiert. Also, ich weiß gar nicht. Ich, Ich dachte, es war ein Unfall. Mein... Geht es Esther gut? Ist sie sehr schwer verletzt? Ein gebrochener Arm. Sie wird wieder. Mit Esther habe ich mehr Kontakt als mit Hennes. Hey, wie lange dauert der Quatsch hier? Ich habe keine Zeit für so einen Unsinn. Guten Tag. Er ist ja nicht so der zugängliche Typ. Soll ich mich hier? Sie hat sich um meine Post und die Pflanzen gekümmert, als ich auf Urlaub gefahren bin. Ich bin Anton. Ich bin 37 Jahre alt und ich weiß im Zweifel nicht, warum ich hier bin. Bitte, können Sie damit aufhören? Sieht Hennes irgendwie ähnlich, dass er einfach so abhaut und Esther irgendwo nirgendwo sitzen lässt. Also, Frau Bendel. Ich heiße Alas. Ines Alas. Da ist uns wohl ein Fehler unterlaufen. Herr Bendel meinte... Alas ist mein Mädchenname. Anton haben Sie also auch schon herzitiert. Der kannte die Grenzen nicht. Der war immer ein bisschen drüber. Ein Rat. Egal, was Anton sagt, er hat keine Ahnung. Ich kenne Hennes seit der Grundschule. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das getan hat. Sie kann froh sein, dass sie mit dem Leben davon gekommen ist. Er hat Esther erst zu Silvester kennengelernt. An der Bushaltestelle. Als er sie uns vorgestellt hatte, dachte ich, Mann, so eine findet er nie wieder. Diese Frau ist wie ein Sechser im Lotto. Eine 10 von 10, verstehen Sie? Dass Esther auf einen Typen wie ihn steht. Am Anfang war er noch sehr charmant, der Hennes. Wie sie eben so sind, die Männer. Die ist ja nicht nur richtig hübsch. Die ist auch noch nett. Ach ja? Die hat dafür gesorgt, dass er sich nicht nur von Pizza und Bier ernährt. Meine Frau hat sich nie um mich gekümmert. Die hat nur ihr blödes Geschäft interessiert. Sobald die Männer glauben, eine Frau gehört ihnen, zeigen sie ihr wahres Gesicht. Und trotzdem hat meine Tochter immer zu ihm gehalten. Mhm. Hennes und Esther sind ziemlich bald zusammengezogen. Esther musste aus ihrer Wohnung raus. Sie wissen ja, wie es mit den Wohnungen ist in dieser Stadt. Ich selbst habe ewig gesucht. Total ungewöhnlich für Hennes. Einmal im Leben erwischt es eben jeden. Wie ich Esther und Hennes als Paar beschreiben würde? Naja, ich kenne sie ja noch nicht so lange. Aber ganz ehrlich, ich habe mich immer gefragt, was Frauen an so Macho-Typen finden. Hennes war wie Peter Pan. Der wollte nie erwachsen werden. Lustig, immer zu Scherzen aufgelegt. Das konnte auch mal in die andere Richtung kippen, klar. Der konnte echt seltsam sein. Vor einem Monat habe ich Hennes dabei erwischt, wie er mitten in der Nacht die Mülltonnen bei uns hinterm Haus durchwühlt hat. Nackt. Was zum... Hennes, bist du das? Wo ist denn deine Hose? Alter, alles klar bei dir? Haben Sie die Polizei verständigt? Ich bin hoch und habe Esther rausgeklingelt. In letzter Zeit war Hennes nicht er selbst, nein. Der war das unglaublich peinlich. Dabei habe ich alles getan, damit aus Esther eine Frau wird, die sich nichts gefallen lässt. Vor allem nicht von einem Mann. Das war mir wichtig. Ich habe meine Tochter dazu erzogen, stark zu sein. Wie meine ich das nicht er selbst? Ich meine, er hat eben manchmal gewisse Grundsätze nicht respektiert. Dann konnte etwas, das lustig gemeint war, jemand anderen total vor den Kopf stoßen. Dass ausgerechnet meine Tochter so etwas erleben musste. Wenn man da mitgehen konnte mit seinem Humor, dann konnte man es sehr lustig mit Hennes haben. Also, wenn man es lustig findet, dass sich einer übers Katzenfutter hermacht, als wär's Gänseleberpastete. Hat er echt getan. Irgendwann im Frühjahr bei uns daheim, als Ines und ich noch zusammen waren. War wohl seine Art, Esther wissen zu lassen, dass er kein Vegetarier mehr sein will. Er hat ihr zuliebe auf Fleisch verzichtet. Eine Zeit lang jedenfalls. Ich halte ja nichts davon. In dem Moment, in dem man sich für den anderen verbiegt, ist der Wurm drin. In einer Beziehung muss man selbst bleiben. Und das hat Hennes getan. Er ist einfach vom Tisch aufgestanden, auf alle Viere gegangen und hat angefangen, aus Minkys Napf zu fressen. Ines hätte mir zuliebe ja nie auf irgendwas verzichtet. Esther war natürlich total vor den Kopf gestoßen. Hat geweint und alles. Da hat sie mir leid getan. Hennes konnte manchmal, ja, exzentrisch sein. Und? Und was? Willst du wissen, was ich denke? Warum quatschst du eigentlich immer über dieses Ding mit mir? Komm doch einfach rüber und unterhalte dich mit mir wie ein normaler Mensch. Zu weit. Du bist im Nebenzimmer. Aber so kann ich dich beobachten, während du mich nicht siehst. Das nennt sich Gottkomplex. Damit solltest du dringend zum Arzt. Apropos, sie haben Esther entlassen. Wir können heute noch mal mit ihr reden. Was denkst du? Ich denke, Esther hat einen schwierigen Freund und dazu noch verdammt großes Pech. Ich kann froh sein, dass ihr da oben nicht mehr passiert ist. Hast du jemanden bei den Bundesforsten erreicht? So. Jetzt ist er seit über einer Stunde weg. Er hat dich hier sitzen gelassen, so schaut's aus. Er hat dich einfach mit einem fast leeren Tank in der Wildnis sitzen lassen. Was tust du jetzt? Denk nach, Esther. Denk nach. Ha! Oh Gott! Das wurde aber auch Zeit. Machen Sie mal das Fenster auf. Was? Ach so, Entschuldigung. Ja. Guten Abend, alles in Ordnung bei Ihnen? Ja. Also... Haben Sie ein Problem mit dem Wagen? Ich habe ein Problem mit meinem Verlobten. Haben Sie ein Handy? Meins funktioniert nicht. Das liegt am Erz. Diese Berge sind voll davon. Hier gibt es kein Netz. Funkloch. Großartig. Sie dürfen hier nicht so herumhupen. Sie erschrecken die Tiere. Jawohl. Sind Sie Jäger? Das ist ein ganz schön großes Gewehr, das Sie da haben. Was jagt man denn damit? Elefanten? Ich bin Jäger. Das ist mein Revier. Mein Verlobter ist verschwunden. Ich denke, ich sollte die Polizei rufen. Verlobter? Verschwunden? Aha. Er ist vor über einer Stunde hier in den Wald und seitdem nicht mehr zurückgekommen. Ich glaube, ihm ist etwas zugestoßen. Haben Sie gestritten? Wir haben nicht gestritten. Er ist einfach ausgestiegen und in den Wald gegangen. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, er steigt jetzt aus. Und was ist davor passiert? Ist das wichtig? Was wollen Sie hier eigentlich in diesen Bergen? Wir haben uns verfahren, wenn Sie das so genau wissen wollen. Wir wollten eine Abkürzung nehmen. Eine Abkürzung? So, so. Können Sie mir nun helfen oder nicht? Natürlich. Gut. Wie kann ich die Polizei verständigen? Ich habe ein Funkgerät in meinem Wagen. Vielleicht eine Dreiviertelstunde von hier. Mein Tank ist fast leer. Eine Dreiviertelstunde zu Fuß. Gut. Könnten Sie die Polizei rufen? Wenn Sie mich ganz nett darum bitten, könnte ich das tun. Dann bitte ich Sie ganz nett darum. Das klingt aber gar nicht nett. Mein Verlobter ist verschwunden. Es ist dunkel, es regnet. Ich bin hier vollkommen alleine. Sie und Sie sind nicht allein. Ich bin ja da. Ich bitte Sie inständig darum, mir zu helfen. Schon besser. Schon besser. Gut. Gut. Dann warte ich hier auf Sie, bis Sie zurückkommen. Warte ich hier auf Sie, bis Sie zurückkommen. Was ist mit meiner Belohnung? Was ist mit meiner Belohnung? Belohnung. Belohnung? Ich will einen Kuss. Ich will einen Kuss. Spaß. In einer Stunde bin ich wieder da. In einer Stunde bin ich wieder da. Oh Gott, oh Gott. Sind das... Wölfe. Keine Sorge. Keine Sorge. Ich bin der Jäger. Ich bin der Jäger. Ich beschütze sie. Ich werde sie beschützen. Mein Verlobter ist irgendwo da draußen. Wölfe interessieren sich nicht für Menschen. Die finden hier mehr als genug zu fressen. Auf abgasverseuchte Städte haben die keinen Appetit. Außer natürlich... Außer? Ihr Verlobter ist kein Mensch. Was soll denn das bitte schön heißen? Ich mach mich auf den Weg. Bald wieder da. Ich mach mich auf den Weg. Danke. Bald wieder da. Danke. Und Schluss mit dem Gehupe, Sie wissen schon. Und Schluss mit dem Gehupe. Ja, ja. Sie wissen schon. Die Tiere. Was soll das heißen, die waren dort oben nicht alleine? Nein, nein, meine Tochter hat keine Feinde. Hä, wer soll denn noch dort oben gewesen sein? Hennes dagegen. Man soll ja nicht schlecht über Tote sprechen. Aber... wenn ich so darüber nachdenke, bin ich richtig erleichtert, dass es nun nicht zu der Hochzeit kommen wird. Esther hat Hennes den Antrag gemacht. Sie hat sich nicht davon abbringen lassen. Wenn es passt, Mama, dann passt es eben, das hat sie gesagt. Sowas weiß man sofort, also warum Zeit verschwenden? Heiraten. Ein Boot auf dem See, Champagner, rote Rosen. Esther ist richtig vor ihm auf die Knie gegangen. Dabei ist das doch die Aufgabe des Mannes. Die wollten nicht heiraten. Die kannten sich doch gerade mal ein paar Monate. Wer behauptet das? Esther? Ines, wann haben Sie Hennes denn das letzte Mal gesehen? Ist schon eine Zeit lang her. Ich habe gerade mein Geschäft eröffnet und ziemlich viel gearbeitet in diesem Sommer. Hennes dagegen? Ich könnte mir vorstellen, dass es da einige gibt, die nicht gut auf ihn zu sprechen sind. Fragen Sie doch mal den Ex von dieser Ines, Hennes kleiner Sandkastenfreundin. Die haben sich gerade scheiden lassen. Soll recht hässlich gewesen sein, was Esther so erzählt. Das ist richtig. Anton und ich haben uns getrennt. In jeder Ehe gibt's schwierige Phasen, aber... Sie wollen wissen, warum? Statt daran zu arbeiten, hat Ines mich verlassen. Naja, ich habe begriffen, dass Anton nicht hinter mir steht. Offenbar habe ich den Ansprüchen von Madame nicht mehr genügt. Dass Anton nichts anderes interessiert als er selbst. Seine blöden Karten. Karten? Poker. Ich war mit einem Mann verheiratet, der sich aufgeführt hat wie ein beleidigtes, trotziges Kind, als es einmal um mich gegangen ist. Ihre Ex-Frau hat gerade ein Geschäft eröffnet. Eine Fleischerei, korrekt? Im Juni, ja. Fleisch aus dem Wald sozusagen. War mit ein Grund, warum das zwischen uns in die Brüche gegangen ist. Es ist keine Fleischerei. Es ist ein Laden für Wildwaren, Schinken, Wurst, Ledertaschen. Alles regional, alles nachhaltig, alles bio. Plötzlich hat sich alles nur noch um ihr blödes Geschäft gedreht. Plötzlich war jeder Einwand ein Angriff. Man konnte gar nichts mehr sagen, ohne dass Ines sauer wurde und wehe. Wehe, es lief mal etwas nicht nach ihren Vorstellungen. Oder jemand. Esther wollte unbedingt, dass Hennes Freunde auch ihre Freunde sind, aber... Esther isst ja kein Fleisch. Schon seit sie ein Teenager ist. Aus totaler Überzeugung. Für die war die Fleischerei von Ines natürlich ein rotes Tuch. Sind Sie Vegetarier? Nein? Gut. Nicht, dass mir das als Bestechung ausgelegt wird, aber wenn das alles hier vorbei ist, dann kommen Sie doch mal rum. Für Ersteinkäufer gibt's Rabatt. Hier. Meine Karte. Mhm. Das wilde Herz. Schöner Name für ein Geschäft. Der Name war Hennes Idee. Im Gegensatz zu meinem eigenen Mann war Hennes nämlich von Anfang an dahinter, dass ich das mit dem Geschäft durchziehe. Tja, und außer dieser Fleischsache ging es zwischen Ines und Esther natürlich auch noch um Hennes. Das hat die gute Ines nämlich nicht ausgehalten, dass sie nicht mehr die einzige Frau in seinem Leben war. Hennes konnte wie ein Idiot wirken, aber innen drin. Ein wildes Herz eben. Ein wildes, goldenes Herz. Der hat mich noch nie hängen lassen. Ich konnte immer über alles mit ihm reden. Plötzlich ist alles anders. Hat mein Hennes sich verändert? Der hat sich nicht verändert, der ist verrückt geworden. An dem Abend, an dem wir die Eröffnung von Ines Laden gefeiert haben. Und? Wohin fahrt ihr dieses Jahr? Hoffentlich irgendwohin, wo es weniger heiß ist als hier. Ja, wir dachten an Kroatien. Also, wenn Hennes frei bekommt. Tja, da waren Ines und ich, als wir uns kennengelernt haben. Und ihr? Ich habe den Laden gerade erst aufgemacht. Ich kann jetzt nicht weg. Oh, wie du diesen Verwesungsgeruch ertragen kannst. Es ist ein Laden für Frischfleisch, Esther. Kein Massengrab. Jedenfalls fahre ich nirgendwo hin. Und Anton fährt in den Harz zu seinen Eltern. Mhm. Ja, mehr ist finanziell gerade nicht drin. Reichst du mir mal bitte den Wein, Esther? Bitte. Danke. Harz. Das war nett. Meine Frau besteht darauf, dass ich mindestens 2 Wochen wegbleibe, damit sie einmal ihre Ruhe von mir haben kann. Das soll überhaupt nicht, das weißt du ganz genau. Worum geht's denn? Ja, dieser Ventilator macht mich fertig. Kann mal jemand dieses Mistding ausmachen? Es ist so heiß. Der Laden ist stressig genug. Ich habe jetzt gerade keinen Nerv, nebenher auch noch ständig jemanden zu bespaßen und zu bekümmern. Ich bin kein Hund, Ines. Ich bin auch kein Kind, ich bin dein Mann. Mein Mann. Davon habe ich schon lange nichts mehr gemerkt. Ines bückt sich heute nach den besonders tiefen Schubladen. Ach komm, geh doch eine Runde pokern, Anton. Noch ein bisschen Geld verprassen. Ich halte das nicht mehr aus! Hennes! Ja! Hennes! Das hätte hätte doch auch gereicht, wenn du ihn einfach abschaltest, Hennes. Musst ihn ja nicht gleich ruinieren. Sag mal, geht's noch? Der war echt teuer. Jetzt zieh dir doch mal den Stock aus dem Arsch, Anton. Oh, du blöde Fotze! Wie bitte? Hennes, was ist los mit dir? Was hast du gerade zu mir gesagt? Du machst mich wahnsinnig! Erzählen Sie mir noch ein bisschen etwas über Ihr Geschäft. Woher beziehen Sie Ihre regionalen Wildwaren, Ines? Anton arbeitet ja bei den Bundesforsten. Der hat mir da jemanden vermittelt. Sie rufen also den Jäger an und bestellen, sagen wir einmal, 5 Rehe? Dann zieht er los und erledigt den Auftrag? Nein, mit den Jägern habe ich nichts zu tun. Was die erlegen, bieten sie den Metzgern an und die wiederum bieten es mir an. Sie sagen also, dass Sie keinen der Jäger persönlich kennen. Was wollen Sie eigentlich von mir? Hennes und Sie waren sehr eng befreundet. Wie war das, als Esther auftauchte? Er war sehr verliebt. Ich habe versucht, mich für Hennes zu freuen. Ist Ihnen das gelungen? Er hat Sie ziemlich übel beschimpft, als Sie Ihre Eröffnung gefeiert haben, hat sogar für Ihren Mann Partei ergriffen. So hat Anton Ihnen das erzählt. Waren Sie eifersüchtig? Wenn jemand eifersüchtig war, dann ja wohl Anton. Er hat das zwischen Hennes und mir noch nie kapiert. Und auf Esther ist er auch gleich abgefahren. Die schöne, gute Esther mit ihrer Fürsorge und ihren idiotischen Kräutern und Spendenaktionen für Orang-Utans. Der war ja genauso geblendet von ihr wie Hennes. Was dann passiert ist, hat er Ihnen wohl nicht erzählt, oder? Hey! Hör mal auf jetzt! Hennes! Hennes, Schluss jetzt! Halt dich mal ein! Oh Gott! Ich krieg keine Luft. Ich rufe einen Arzt. Nein, nein, nein, nein, kein Arzt. Was? Lasst uns einen Augenblick alleine. Er braucht einen Arzt, Esther! Es geht gleich vorbei, bitte. Klar. Hennes, komm. Komm her, komm. Beruhig dich, beruhig dich. Ganz entspannt. Was war das denn? Was ist denn mit ihm los? Völlig irre. Was stimmt mit ihm nicht? Was ist los mit mir? Das sind nicht deine Aggressionen, sondern die von Ines. Du bist sehr sensibel. Ich halte das nicht mehr aus. Es ist alles gut. Ich bin da. Raus. Ich muss raus. Etwas stimmt nicht mit mir. Diese Stimmung ist nicht gut für dich. Ines ist einfach nicht gut für dich. Verstehst du? Ich muss raus. Ich muss weg. Komm, komm. Ja. Wir gehen. Komm. Klassischer Fall von Stutenbissigkeit. Wie aus dem Lehrbuch. Aber Anton arbeitet bei den Bundesforsten. Hat sich angeblich am Freitagabend mit Hennes getroffen, bevor das alles in den Bergen passiert ist. Und war angeblich immer schon eifersüchtig wegen der Beziehung zwischen ihm und seiner Frau. Was würdest du tun, wenn du in Ines Situation wärst? Wenn deine Ehe schlecht laufen, sich dein bester Freund von dir abwenden würde? Was, wenn die leidgeplagte Ines drauf gekommen ist, dass sie nicht nur mit dem falschen Mann verheiratet, sondern der Richtige schon seit immer ihr bester Freund war? Du denkst, Ines und Hennes? Was hätte Anton wohl davon gehalten? Sie arbeiten bei den Bundesforsten. Oh, ja, richtig, in der Verwaltung. Das ist ein Bürojob, mitten in der Stadt. Ich war seit Jahren nicht mehr im Wald. Sie haben den Jagdschein? Weil ich bei den Bundesforsten arbeite. Wissen Sie, was das Schlimmste war an dieser ganzen Situation? Nein. Ich habe mich am Freitag nicht mit Hennes getroffen. Ich habe Hennes seit Wochen nicht mehr gesehen. Wer behauptet das? Dass man sich fragt, wen man da eigentlich geheiratet hat. Dass man irgendwann aufwacht und sich fragt, was das eigentlich für ein Mensch ist, der da neben einem im Bett liegt. Wir haben Ihre Telefonverbindungen geprüft, Ines. Sie haben in den vergangenen Tagen einige Male mit Hennes telefoniert. Und? Hatten Sie eine Affäre? Sie denken, Hennes und ich hätten... Das ist doch völlig absurd. Ich fasse es nicht. Fragen Sie mich gerade nach meinem Alibi? Am Freitag habe ich gesoffen. Genauso wie am Samstag, als das passiert ist. Zeugen gibt's genug. Fragen Sie im Café Defizit an der Bar. Nicht, dass ich wüsste, was Sie das eigentlich angehen sollte. Oh mein Gott. Ach, nein. Alles klar. Sie glauben, ich würde glauben, Ines und Hennes hätten eine Affäre, ja? Sie glauben tatsächlich, die beiden hätten trotz allem miteinander geschlafen? Trotz allem? Wie, du brauchst Geld? Ja. Ich dachte, die Eröffnung war ein voller Erfolg. Ich brauche 10.000 Euro, Anton. Und ich brauche sie jetzt. Wir sitzen noch nicht mal beim Anwalt und schon machst du die Hand auf? Ich mach nicht die Hand auf. Mann, es steht mir zu. Mach die verdammte Tür auf, Ines. Ist das Hennes? Wer denn sonst? Ich komm ja schon. Was ist mit meiner Kohle, Ines? Was geht eigentlich bei dir? Sag mal, denkst du, ich zauber mir mal eben 10.000 Euro aus dem Hut? Wovon redet er? Ich will mein Geld zurück. So einfach ist das nicht. Ich habe gerade erst eröffnet. Jetzt mal langsam. Ist langsam. Das Darlehen fürs Geschäft. Ich dachte, das sei eine Investition. Ja, das dachte ich eigentlich auch. Schön, wie viel hier von Idioten gedacht wird. Hey, jetzt reicht's aber. Was? Lass uns vor der Tür reden. Jonas! Was? Ich brauche die Kohle. Ja, aber du hast gesagt, es ist geliehen auf Jahre. Und jetzt? Das ist alles anders. Ja, warum lächelst du so blöd? Also keine Affäre. Wenn Hennes sein Geld zurück wollte, hat er Ines nicht nur auf freundschaftlicher Ebene im Stich gelassen, sondern auch finanziell. Anton. Nein, Ines. Ja. Erinnerst du dich, was sie gesagt hat? Anton spielt Poker. Und das? Richtig schlecht. Der schwimmt in roten Zahlen. Der ist eine Dose Katzenfutter von der Privatinsolvenz entfernt. Na und? Das ist ja noch geschehen. Nee, noch nicht. Eine Scheidung muss man sich leisten können. Die Hälfte der Fleischerei gehört ihm. Heißt das, wenn Anton pleite geht, reißt er sie mit und Ines verliert das Geschäft. Die haben ihn zusammen umgebracht. Ob ich wütend war? Natürlich war ich wütend auf Hennes. Was denken Sie denn? Haben Sie jemanden beauftragt, Hennes und Esther da oben in den Bergen aufzulauern? Oh, das meinen Sie doch jetzt nicht im Ernst, oder? Sie müssen doch eine ganze Menge Jäger kennen, wenn Sie bei den Bundesforsten arbeiten. Für wen halten Sie mich? Den Paten? Die Hälfte Ihres Geschäftes gehört Ihrem Mann, mit dem Sie nicht nur immer noch verheiratet sind, sondern der auch noch ein veritables Spielproblem hat. Hennes Forderung über 10.000 Euro hätte Sie ruiniert, Ines. Sie hätten Ihren Laden verloren. Nein, nein, nein, das stimmt nicht. Sein Vater hat Anton aus dem Geschäft ausgekauft. Als ich bei meinen Eltern im Harz war. Es fehlt nur noch ein bisschen Papierkram. Was wollen Sie eigentlich von mir? Hennes war doch wie ein Bruder für mich. Bis Esther kam. Esther hat ziemliche Macken. Die ist ganz schön besitzergreifend. Deswegen durfte sich Hennes auch nicht mehr mit mir allein treffen. Deswegen wollte sie ja auch sofort, dass Hennes sie heiratet. Jetzt überlegen Sie doch mal. Was hätte Ines davon, ihn umzubringen? Anton ist ja auch auf Esther reingefallen. Diese Frauen, die nur geliebt und bewundert werden wollen. Die Betroffenheit heucheln, als wäre es eine Währung. Die sind wie Werbeplakate für Unterwäsche. Riesig, zweidimensional, überflüssig. Tun lieb und unterwürfig, dabei sind sie totale Kontrollfreaks. So eine ist Esther. Auf Dauer hält das kein Mensch aus. Schon gar nicht jemand wie Hennes. Sie sagen also, dass Hennes und Esther Schwierigkeiten hatten? Ich sage, dass Esther eine ist, die alles verdreht. Die quatscht vorne rum von Unabhängigkeit, während sie heimlich auf den Prinzen wartet, der ihr den Ring an den Finger steckt, damit sie ihm einen durch die Nase ziehen kann. Die spielt ein doppeltes Spiel. Nein, das war nichts. Fragen Sie Anton doch mal, was er im Park gesehen hat. Seit wir uns getrennt haben, geht Anton immer in dem riesigen Park bei Hennes Wohnung joggen. Der mit dem kleinen Wald. Esther pflückt dort immer ihre Kräuter. Oder baut sie an, was weiß ich. Da gibt's, glaube ich, auch einen Gemeinschaftsgarten oder sowas. Das kann genauso gut irgendein Cousin gewesen sein. Sie haben geknutscht. Sie haben sich ganz kurz geküsst, mehr nicht. Ja, auf den Mund, hat er gesagt. Ich würde meinen Cousin nie so küssen. Bisschen komisch war's schon. Er soll Ihnen sagen, was er mir gesagt hat. Ach, Esther hat den Kuss unterbrochen hat sich umgesehen, als hätte sie was Falsches getan. Ich hätte es Ines gegenüber gar nicht erwähnen sollen. Die hatte Esther immer schon auf dem Kicker. Alle fanden Esther toll. Oh, ist die toll. Alle. Außer mir. Also habe ich mein Bauchgefühl ignoriert und geschwiegen. Selbst wenn, Esther. Ein Ausrutscher passiert doch jedem Mal. Ach, perfekte Menschen rutschen nicht aus. Die haben immer einen Plan, so wie Esther. Die keine 5 Wochen, nachdem sie Hennes kennengelernt hat, bei ihm eingezogen ist. Die keine 5 Monate später wollte, dass er sie heiratet. Und keine 7 Monate später von seinen engsten Freunden isoliert hatte. Als Anton mir von dem Kuss erzählt hat, hat's Klick gemacht. Nicht Hennes hat mich im Stich gelassen, sondern ich ihn. Ines hat das alles sehr persönlich genommen. Also habe ich Hennes letzte Woche angerufen. Und am Freitag haben wir uns getroffen. Und ich habe ihm alles gesagt. Was Anton im Park gesehen hat. Und was ich von Esther halte. Und dass ich mir Sorgen um ihn mache. Und jetzt ist er tot. Jetzt ist mein Hennes tot. Wissen Sie, wer der Mann war? Puh, keine Ahnung. Ein Normalo. Jeans, roter Pulli, blond. Ah, und er hat den Hund dabei, so eine braune Promenadenmischung. Wer hat eine Affäre, wenn er heiraten will? Ach du, ziemlich viele. Die Aussicht, lebenslang nur noch mit einem Menschen Sex zu haben, kann eine völlig berechtigte Panik auslösen. Weißt du, wer einen Hund hat? In Deutschland etwa 9 Millionen Leute. Der Nachbar von Hennes und Esther. Diese... Moment. Lukas Steger. Davon hat er gar nichts gesagt? Was hast du davon, dass du da immer hinter dieser Spiegelscheibe sitzt? Hundehaare am Hosenbein hört man halt nicht. Also, ich habe Ihnen doch schon alles gesagt, was ich weiß. Sie haben einen Hund? Ich habe einen Hund, ja. Ich liebe Hunde. Das tat Hitler auch. Ja? Erzählen Sie doch mal, wie das zwischen Ihnen und Esther anfing. Also, bin ich in Schwierigkeiten? Nicht, wenn Sie die Wahrheit sagen. Eigentlich lasse ich die Finger von Frauen, die vergeben sind. Aber dann ist es doch passiert. Wann? Am 21. Mai. Um 14.35 Uhr. Das wissen Sie aber noch sehr genau. Es war ein Tag, nachdem Hennes Esther den Antrag gemacht hat. Bei mir in der Küche. Ich habe auf die Herduhr geguckt, bevor wir uns geküsst haben. Hennes hat Esther den Antrag gemacht? Sie hat abgelehnt. Ihr ging das alles zu schnell. Die kannten sich ja erst ein paar Monate. Aber Hennes ist ziemlich besitzergreifend. Ich habe Ihnen ja erzählt, wie er sein konnte. Und Ihre Affäre? Es ist keine Affäre. Sie wissen nicht, wie das ist, wenn die Frau, die man liebt, mit einem anderen Mann unter einem zusammenwohnt. Ein Mann, der dazu noch so ein Arsch ist. Sie waren eifersüchtig. Ich war vor allem verzweifelt. Da finde ich diese perfekte Frau. Und naja, ich wollte natürlich, dass Esther sich trennt. Aber wo hätte sie hin sollen? Zu mir? Einen Stock weg drüber? Hennes hätte uns umgebracht. Deswegen wollte Esther, dass ich ausziehe. Aber ich bin ja gerade erst eingezogen und Sie wissen ja, wie es ist mit Wohnungen in dieser Stadt. Was haben Sie am Wochenende gemacht? Ich war in Hamburg. Fortbildung. Von der Firma aus. Ging das ganze Wochenende. Kann ich mit Esther sprechen? Ich kann dir beim Denken zusehen. Hast du das mit der Fortbildung überprüft? Ja, bin gerade auf seinem Facebook-Profil. Sieht mir nach Schanze aus. Yep. Das ist die Schanze. Er war in Hamburg. Und jetzt? Esther soll die ganze Geschichte nochmal erzählen. Lass sie einfach sprechen und erwähne diesen Lukas nicht. Weil? Weil ich Gott bin. Haha. Und noch etwas? Hm? Sei so richtig, richtig nett zu ihr. Ja, ich versuche es. Haben Sie Schmerzen? Konnten Sie ein wenig schlafen? Der Arzt hat mir was gegeben, es geht schon. Gut. Nun, gehen wir zu dem Zeitpunkt zurück, an dem Hennes aus dem Wagen steigt. Er verschwindet im Wald, es regnet, es ist dunkel, kein Netz, der Tank ist fast leer. Haben Sie darüber nachgedacht, ins Tal zu fahren und Hilfe zu holen? Natürlich. Bloß habe ich mir solche Sorgen um Hennes gemacht. Ich wollte ihn nicht alleine lassen. Es war kalt und ich dachte, was, wenn er sich nur verirrt hat, wenn er zurückkommt und ich bin dann weg. Er hatte keine Jacke und kein Handy. Und dann klopft es plötzlich an ihr Fenster und da steht ein Mann. Der Jäger. Aha. Und der Jäger sagt, er will Hilfe holen. Er war sehr seltsam. Ich habe mich gefürchtet. Was geschah dann? Ich hatte solche Angst. Sie wissen nicht, was für eine Angst ich hatte. Als ich ein Kind war, hat meine Mutter mir immer Märchen vorgelesen. Ich habe die immer noch alle auf dem Handy. Na, Sie trauen sich ja was. Einfach so einzuschlafen. Na, Sie trauen sich ja was. Einfach so einzuschlafen. Haben Sie die Polizei gerufen? Ich habe Kaffee mit Umdrehungen. Umdrehung? Wie spät ist es überhaupt? Schnaps. Trinken Sie einen Schluck. Es ist schon nach Mitternacht. Tja. Sie haben gesagt, Sie sind gleich wieder da. Ich habe einen Umweg gemacht. Sie sind vor 3 Stunden hier weg. Es war ein langer Umweg. Hab bei der Schlucht nach Ihrem Verlobten gesucht. Schlucht? Gleich da unten, da ist eine tiefe Schlucht. Da stürzt es sich leicht ab. Steigen Sie aus, vertreten Sie sich die Beine. Ich bleibe lieber hier sitzen, danke. Wann kommt die Polizei, sagten Sie? Dann lassen Sie das Fenster noch ein Stück hinunter, damit ich Ihnen die Thermoskanne. Ich will nichts, danke. Ist nur Kaffee mit Schnaps. Schauen Sie. Sie müssen doch durstig sein. Was soll's? Geben Sie her. Oh. Wow. Oh, mehr Umdrehung als Kaffee. Die Nächte in den Bergen können lang sein und kalt, wenn man alleine ist. Da braucht man etwas, das von innen wärmt. Ich trinke normalerweise nicht, also keinen Alkohol. Sie haben ihn nirgendwo gesehen? Wen? Meinen Verlobten, Hennes. Wo bleiben Sie denn? Erwarten Sie jemanden? Sie haben doch die Polizei gerufen. Trinken Sie noch einen Schluck. Ich... Oh, oh, ich spüre den Alkohol schon. Trinken Sie, dann geht es Ihnen gleich besser. Trinken Sie noch einen Schluck. Wird Zeit, dass wir es zu Ende bringen. Steigen Sie aus. Steigen Sie aus. Oh, wow. Öffnen Sie die Tür. Ich bin betrunken. Nein, ich will nicht aussteigen. Öffnen Sie die Tür. Sicher nicht, nein. Seien Sie ein gutes Seien Mädchen. Seien Sie ein gutes Mädchen. Bitte. Was haben Sie mir gegeben? Wo ist die Polizei? Dann machen wir das eben auf meine Art. Dann machen wir das eben auf meine Art. Ja! Ja! Ihn ein. Sie wollen meine Hilfe? Und jetzt, wo ich da bin, zicken Sie herum. Nein, lassen Sie das! Nein! Oh, Gott, ich kann nicht gehen, nein. Wo bringen Sie mich hin? Bitte tun Sie mir nichts. Ich habe nichts getan. Bitte tun Sie mir nichts. Ich habe nichts getan. Werden Sie mich vergewaltigen? Wollen Sie, dass ich Sie vergewaltige? Was ist denn das für eine blöde... Nein, nein, das will ich nicht. Aber was ich will, interessiert ja keinen. Alle machen einfach, was sie wollen. Hören Sie auf zu jammern. Wohin bringen Sie mich? Wir gehen auf Jagd. Waren Sie schon mal auf Jagd? Was? Was jagen wir denn? Sie sagen also, der Jäger hat sie vergiftet, dann hat er die Scheibe ihres Autos eingeschlagen, sie aus dem Wagen gezerrt und in den Wald gebracht. Ich war ihm vollkommen ausgeliefert. Sie sind ein Mann. Sie wissen nicht, wie das ist, einem so viel kräftigeren Menschen so unterlegen zu sein. Es muss furchtbar sein. Ja. Haben Sie den Jäger gefunden? Wir suchen noch nach ihm. Ich bin erschöpft. Erzählen Sie mir, was dann passiert ist, nachdem der Jäger Sie in den Wald gebracht hat. Er hat mich zur Schlucht geschleppt. Können wir eine Pause machen? Mir ist nicht so gut. Nur noch eine Frage. Was ist dann passiert, als Sie bei der Schlucht waren? Sehen Sie, was er da frisst? Was er dort frisst? Das sind Wolfsbären. Das sind Wolfsbären. Davon wird man verrückt. Der ist krank. Der muss weg. Wolfsbären? Tollkirschen. Oh, bitte tun Sie ihm nichts. Wir müssen ihm helfen. Hör! Halt, Sie Maul halten! Sehen Sie, was Sie angerichtet haben? Was ist denn los mit dir, Hennes? Was hast du? Ich bin's, Esther! Ich habe dich gesehen! Nein! Nein, nicht! Lass uns in Ruhe! Nein! Nein! Der Jäger hat ihn einfach die Schlucht hinuntergestoßen. Einfach so hat er den Mann meines Lebens vor meinen Augen umgebracht. Ich konnte nichts tun. Oh. Hennes hat sie also attackiert. Er konnte nichts dafür, bitte. Mir ist wirklich nicht gut. Da waren abgerissene Äste an der Kante. Ist Hennes gleich gestürzt oder hat er versucht, sich festzuhalten? Der Jäger hat mit Hennes gekämpft. An mehr erinnere ich mich nicht. Und was ist dann passiert? Wo ist der Jäger hin verschwunden? Ich glaube, ich muss mich übergeben. Ich muss... Toilette! Zweite Tür rechts. Unglaublich. Während sie kotzt, erzähle ich dir was Lustiges. Also bitte, willst du nicht nach ihr sehen? Ach, dir fehlt nichts. Wir sollten einen Arzt rufen. Esther war schon mal verlobt. Ja, das ist weder lustig noch verboten. Willst du wissen, was ihr ehemaliger Verlobter über Esther sagt? Ja, was? Nichts. Der liegt nämlich seit 2 Jahren auf dem Friedhof. Tot? Mhm, vom Dach gestürzt. Selbstmord. Angeblich jedenfalls. Interessant. So, jetzt tauschen wir Pferde. Was soll heißen? Hallo? Bist du noch da? Herrgott noch mal! Ich bin dran mit Rodeo. Wo ist der nette Mann von vorhin? Mein Kollege musste leider weg. Kehren wir zu dem Augenblick zurück, an dem der Jäger die Scheibe ihres Wagens mit seinem Gewehr eingeschlagen hat. Ja. In ihrem Auto waren keine Scherben, die lagen draußen auf der Straße. Ja. Wissen Sie, was das bedeutet? Das bedeutet, dass die Scheibe von innen eingeschlagen wurde, vom Fahrersitz aus. Mit einem Stein oder diesen kleinen Handfeuerlöschern. Ist gar nicht so einfach, eine Scheibe einzuschlagen. Oder war es Hennes, der die Scheibe eingeschlagen hat? Der Jäger war's. Verstehe, der Jäger hat sie aus dem Auto gezerrt und zur Schlucht gebracht. Hennes und ich wollten heiraten. Im Frühling, wenn die Bäume blühen. Haben Sie den Jäger gefunden? Das ist ein Naturschutzgebiet, Esther. Dort gibt es keine Jäger. Er war aber da. Früher waren sie oft mit ihrer Mutter und ihrer Oma in diesen Bergen unterwegs. Sie kennen sich dort aus. Auch mit Pflanzen kennen sie sich sehr gut aus. Ich möchte nicht mehr mit Ihnen sprechen. Wo ist der Mann von vorhin? Wo ist er? Hier, das Obduktionsergebnis. In Hennes Blut war eine sehr hohe Dosis von Atropa belladonna. Tollkirsche. Sehr giftig. Und sehr verbreitet. Etwa im Park bei ihrer Wohnung. Aber Ihnen muss ich das ja wohl nicht erzählen. Hennes hat davon gegessen. Der Jäger wird das bestätigen. Suchen Sie den Jäger. Tollkirschen sind auch sehr schwer zu dosieren. Er hätte tot umfallen können. Davon weiß ich nichts. Tollkirschen lösen grauenhafte Angstzustände aus, führen zu völlig irrationalem Verhalten. Ines hat erzählt... Ines steckt ihre Nase in Dinge, die sie nichts angehen. Er hat ihnen verweigert, was sie von ihm wollten. Er hat ihren Antrag abgelehnt. Richtig, Esther? Also haben sie angefangen, ihn zu vergiften. Halb, um ihn zu bestrafen, halb, um sich unentbehrlich zu machen. Aber dann haben sie Lukas kennengelernt. Sind Sie eifersüchtig? Frauen wie Sie werden meistens fies, weil sie eifersüchtig sind auf mich. Ines ist auch so eine. Der unheimliche Jäger, ich, Ines, böse Menschen überall. Ja, genau. Ines war das größte Problem, oder? Die wollte einfach keine Ruhe geben. Unter den Bäumen ist es schon total finster. Ist ganz schön unheimlich da draußen. Du hast es schon wieder getan. Was redest du da? Ich habe dich gesehen im Wald. Ganz ruhig, mein Schatz. Du machst mich krank. Ich muss hier weg. Das ist einer von deinen Anfällen. Ines hatte recht. Ines hatte recht. Du gibst es also endlich zu, dass du dich hinter meinem Rücken mit ihr getroffen hast, ja? Du hast mich verraten. Ich muss hier raus. Ich habe Angst. Lass mich raus. Zuerst reden wir noch ein bisschen. Was hast du mir gegeben? Ich muss hier raus. Was? Gut, dann reden wir eben nicht. Hennes? Da vorne geht's nicht weiter. Da ist eine Schlucht. Was hast du mir gegeben? Ein bisschen Baldrian, mein Schatz. Das Übliche. Lügnerin, du bist... Lügnerin, ich weiß alles. Du bist verrückt. Ich fürchte mich. Was hast du mir gegeben? Komm, mein Schatz. Bleib weg von mir. Du wirst abstürzen. Komm nicht näher. Ich werde dich anzeigen. Du gehst in die Klapse. Oh ja. Gib mir deine Hand. Bleib weg von mir. Du bist völlig verrückt. Gut. Dann machen wir es eben auf meine Art. Nicht. Nicht. Aber es lief nicht nach Plan. Nicht so wie beim letzten Mal. Hennes hat sich gewehrt und ihnen dabei den Arm gebrochen. Also mussten sie den Jäger erfinden. Arrangement ist alles beim Verfassen eines Märchens. Aus einer, die betrügt, wird die Betrogene. Aus der Giftmischerin eine Heilige, die die Anfälle ihres Freundes tapfer durchsteht. Machen Sie mal lieber Ihren Job, anstatt hier die Märchentante zu spielen. Ich bin hier das Opfer, verdammt nochmal. Nein, Esther, Sie wollen eines sein. Das ist ein Unterschied. It's not true. Hallo? Gott hier. Tell me I've been lying. Und schon falsch. machst es doch genauso. Und? Crying isn't like you. Hast du jemals gehört, dass sich ein Gott vorstellt? Nein. Ist das eine Frage? What the hell did I do? Ja, was weiß denn ich, ob sich ein Gott vorstellt? Komm, ich lade dich zum Essen ein. Muss ich dich dafür heiraten? Nur wenn ich dich irgendwo runterschubsen darf. Nein, danke. Gehen wir essen. Du musst mich vergiften, bevor du mich schubst. Versprochen? Für dich würde ich doch alles tun. Die Abkürzung. Kriminalhörspiel von Magda Wojcuk. Es spielten Esther Marlene Lohse, Hennes Golo Euler, Lukas Christoph Gavenda, Ines Jördis Triebel, Anton Volker Wackermann, Mutter Maria Hartmann, Jäger Axel Wandke, Ermittler Wilfried Hochholdinger, Ermittlerin Johanna Schwertfeger. Ton und Technik Alexander Brennecke und Susanne Bayer. Regieassistenz Lena Demke. Regie Alexander Schumacher. Dramaturgie Jakob Schumann. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2020.